Was glaubst du, würde es die Situation in Deutschland mit GEZ irgendwie beeinflussen? Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist das schweizerische Referendum über die Zukunft der Rundfunkgebühren. Ganz recht. Und zwar wird jetzt per Volksentscheid in der Schweiz entschieden, ob tatsächlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk eingestellt wird. Es geht jetzt, also so wird es interpretiert, auch wenn es tatsächlich nur um die Gebühren geht. Die Frage ist, ob sie dann ohne diese Gebühren überhaupt noch weiter existieren werden. Genau, am 4. März wird es abgestimmt und in der Schweiz läuft gerade Kampagne sehr intensiv, die spaltet die Gesellschaft. Die Gegner der Rundfunkgebühren führen die Kampagne unter dem Titel No Billag. Billag ist die Firma, in die die Rundfunkgebühren in der Schweiz gezahlt werden. Die Rundfunkgebühr beträgt in der Schweiz ca. 400 € pro Jahr. Es ist ungefähr 33 € pro Monat. Dadurch ist es die höchste Rundfunkabgabe in Europa. Die Situation sieht ziemlich radikal aus, weil der Chef von SRG, Gilles Marchand, eigentlich keinen Plan B hat. Wenn es tatsächlich gegen die Rundfunkgebühren abgestimmt würde, würde die Zukunft von SRG sehr unklar aussehen. Die Frage ist, warum erstellt die Leitung der öffentlich-rechtlichen Medien in der Schweiz keinen Plan B auf? Denn das ist natürlich die Frage, die auch die Öffentlichkeit stellt. Und hier ist es so, dass tatsächlich die Antwort, nicht nur von Marchand, sondern von allgemein von der SRG lautet: Wir rechnen fest damit, dass die Schweizer sich dafür aussprechen und auch dafür stimmen, dass die Gebühr nicht eingestellt wird und demnach der Betrieb weiter so fortgesetzt wird wie bisher. Das Hauptproblem ist, meistens wird das so interpretiert im Ausland, dass das einzig Ausschlaggebende die Volksabstimmung selbst sei. Das ist aber nicht ganz richtig, denn es gibt eine zweite parallele Prozedur, institutionelle Art, die in der Schweiz mit einkalkuliert werden muss. Und das ist die Stimmen mehr. Sowas, das heißt also, das bedeutet in der Schweiz, dass die Kantone, also die im Rahmen des föderalen Staatswesens, also die einzelnen Kantone, tatsächlich dann auch abstimmen, ob tatsächlich etwas, also ein Referendum oder das Ergebnis einer Referendum tatsächlich umgesetzt wird von Staats wegen oder nicht. Das heißt also, beides spielt eine Rolle. 20 der Kantone der Schweiz verfügen hierbei über eine ganze Stimme, 6 weitere über eine halbe Stimme. Hier muss dann auch parallel zur Abstimmung und Ergebnis der Abstimmung, wenn eine Mehrheit sich gegen die Gebühren entscheidet, auch eine Mehrheit der Kantone zeitgleich im Rahmen dieser Stimmen mehr, die sich ergeben muss, sich auch dagegen aussprechen, damit letztlich auch diese Gebühr abgeschafft wird. Das Problem ist, dass man sich gar nicht mal so sicher zu sein scheint in der Schweiz, dass die Mehrheit der Kantone, im Gegensatz zu den Umfragen, die ergeben, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Rahmen des Referendums sich auch wie die Bevölkerung gegen die Abschaffung der Gebühr ausspricht. Die Gegner der Abschaffung schüren Ängste vor Christoph Blocher. Es ist ein rechter schweizerischer Politiker, einer der Leiter der SVP-Partei, der Schweizerischen Volkspartei. Und Christoph Blocher ist der schweizerische Berlusconi. Ihm gehören viele Zeitungen, Medienressourcen. Und die Abschaffung vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen würde seine Positionen auf dem Markt natürlich sehr begünstigen. Ja, das heißt also, hier ist natürlich auch so, es wird noch eine Parallele gezogen zu Silvio Berlusconi in Italien. Blocher wird dann auch von den Kritikern mit Berlusconi gleichgesetzt, denn Blocher selbst ist eine Art Medienmogul in der Schweiz. Er verfügt über sehr, sehr viele Printmedien und Medien anderer Art, ist Eigner. Und das, was befürchtet wird, ist, dass wenn der öffentlich-rechtliche wenn die öffentlich-rechtlichen Medien keine Rolle mehr spielen oder gar nicht mehr existieren sollten, dass er sozusagen und seine Mediengruppe die öffentliche Meinung am stärksten prägen werden und das ohne Gegengewicht. Ähnlich wie Berlusconi es versucht hat, als er Ministerpräsident gewesen ist, mit seinem Medienkonzern, als er versuchte, die RAI, das italienische staatliche Fernsehen und Radio, dann auch nicht so zerschlagen, aber zumindest so zu infiltrieren, dass sie sozusagen mit seinen privaten Medien in Anführungsstrichen gleichgestaltet werden sollten. Das bedeutet, wir haben in der Schweiz diese Spaltung der Gesellschaft, auch in Bezug auf die Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Medien je nach Region in der Schweiz. Die Schweiz ist eine multikulturelle und multilinguale Gesellschaft. Das heißt, es gibt vier Amtssprachen oder vier Landessprachen, Französisch, Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch. Und die öffentlich-rechtlichen Medien in der Schweiz waren auch wichtig, weil sie tatsächlich dann auch diese Vielfalt auch widerspiegelten, sodass auch mitunter die kleineren oder von weniger Personen gesprochenen Amtssprachen auch ein Forum hatten auf nationaler Ebene, um medial tatsächlich sich dann auch wiederzuspiegeln. Das betrifft dann zum Beispiel auch die kleinste Landessprache, das Rätoromanische im Kanton Graubünden, wie auch das Italienische im Kanton Tessin. Und damit argumentiert dann auch Marchand, zum Beispiel Marchand im Rahmen auch der Umfragen. Er sagt, all diese Umfragen unterbewerten im Grunde genommen zwei Gruppen, die sich definitiv stärker als andere Gruppen für den Erhalt der Gebühren und öffentlich-rechtlichen Medien der Schweiz aussprechen werden. Nämlich die Frankophonen, die Italophonen Schweizer und die Schweizer rätoromanischer Sprache oder die rätoromanisch als Muttersprache sprechen. Zeitgleich dann aber auch die Bevölkerung über 65, das heißt diese Bevölkerungsgruppe, die besonders stark, so die Auffassung der öffentlich-rechtlichen Medien, sich dafür auch beim Wahlgang dafür plädieren werden, dass die Gebühren und die öffentlich-rechtlichen Medien demnach auch nicht abgeschafft werden. Das heißt also, da gibt es eine Unmenge an Faktoren, die mit einkalkuliert werden müssen. Dennoch sagen die Umfragen eher, dass es wohl schlecht ausgehen wird, das Referendum zumindest, zugunsten der Gegner der Gebühren. Ja, Gustavo, abgesehen vom Resultat des Referendums, was glaubst du, würde es die Situation in Deutschland mit GEZ irgendwie beeinflussen? Das ist ganz schwer vorauszusagen, weil natürlich auch das Werkzeug der Volksabstimmung in Deutschland nicht so gegeben ist wie in der Schweiz. Das heißt also, dieses Instrument würde dann auch den Gegnern der entsprechenden Gebühren in Deutschland nicht zur Verfügung stehen. Man könnte Petitionen einreichen, tatsächlich dann auch versuchen, dann auch dahingehend die Parteien zu beeinflussen, die im Bundestag und im Bundesrat vertreten sind, dann auch stärker dahingehend agieren zu lassen, dass sie sich gegen die Gebühr aussprechen. Das Problem ist, das ist, glaube ich, in Deutschland nicht durchsetzbar, weil die Mehrheit der Parteien in Deutschland, die auch im Bundestag und Bundesrat vertreten sind, im Grunde genommen eher für die Aufrechterhaltung der aktuell vorherrschenden Strukturen sind in Bezug auf den deutschen öffentlichen Rundfunk. Das heißt also, ich sehe da zumindest zeitnah keine Möglichkeit in Deutschland, dass sich in Bezug auf die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und auch in Bezug auch auf die Einnahmen auch auf die Programmgestaltung sich dahingehend wirklich was ändert, dass so wie es tatsächlich dann auch in der Schweiz sich vielleicht auch zeitnah ereignen wird. Ja, aber stell dir vor, es wird tatsächlich in der Schweiz abgeschafft. Ich glaube, das würde schon zumindest die Protestbewegung in Deutschland verstärken. Es hätte sicherlich Auswirkungen. Ich denke aber, dass die Auswirkungen auf Deutschland eher schnell verpuffen werden, weil der große Vorteil, wie gesagt, der Schweizer ist, wenn sie im Rahmen einer Petition genug Unterschriften sammeln, muss es einen Volksentscheid geben. Das ist in Deutschland gar nicht vorgesehen. Und ich sehe dann auch im Falle der CDU und der CDU, der CSU und der SPD eine viel zu große Verstrickung mit den öffentlich-rechtlichen Sendern und Institutionen und Rundfunk. Das heißt, sie sind zu stark verwoben. Es ist sehr schwierig, da auch sie auseinander zu dividieren. Und die Bundesländer, die dann auch besonders von von den Einrichtungen und von öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Arbeitgeber profitieren, werden sich sicherlich dann auch im Bundesrat, unabhängig davon, wer dort regiert, auch dafür aussprechen, dass sich nichts ändert. Es kann sein, dass sich, wenn die Schweizer sich mehrheitlich gegen die Rundfunkgebühren in ihrem Land entscheiden, dass es dazu führt, dass sich vielleicht etwas mehr die Gegner der entsprechenden Gebühren für das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland stärker mobilisieren lassen, vielleicht auch ein wenig mehr organisieren. Aber ich denke nicht, dass es zeitnah zu einer Abschaffung in Deutschland kommen wird. Aber was glaubt ihr, würden die Rundfunkgebühren in der Schweiz abgeschafft? Oder denkt ihr, dass es in der Schweiz alles beim Alten bleibt und sich in der Schweiz und Europa, Deutschland, Frankreich, Italien diesbezüglich nichts ändern wird? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen über Patreon, Bitcoin und PayPal. Links in der Beschreibung. Danke und ciao. Danke und ciao.